Vielleicht haben Ihnen unsere Beispiele einen kleinen Begriff davon geben können, welche Vielfalt in der Einheit des einen Dialektraumes herrscht. Auf eine andere Erscheinung möchte ich Sie mit unserem nächsten und letzten Beispiel aufmerksam machen. Josef Hofmüller hat das Epos vom Bauernsohn Helmbrecht, das Wernher der Gartenere um die Mitte des 13. Jahrhunderts gedichtet hat, in neubayerischer Sprache nacherzählt. Dabei hat sich Hofmüller von der Mundart des Innviertels beeinflussen lassen.